Liebe Freunde, Kultur und Volk, was haben sie miteinander zu tun? Kultur ist nach der Definition des Brockhaus die Gesamtheit der Lebensäußerungen einer Gruppe, seien es solche Formen der Art oder Gestalten der Art. Zuweilen ist versucht worden, die Kultur gegen die Zivilisation abzugrenzen, wobei dann unter Zivilisation das zu verstehen sei, was fabrikmäßig hergestellt sei, mithin Massenware sei. Eine solche Unterscheidung hat sich aber nicht als brauchbar erwiesen. Torshämmer wurden beispielsweise in Gussformen, mithin quasi maschinell hergestellt, gehören aber unzweifelhaft zur germanischen Kultur. Die besondere Hochschätzung der Zivilisation in Amerika, wie auch die zuweilen bei uns festzustellende Abwertung der Zivilisation zugunsten der Kultur, ist nach meiner Auffassung mithin gleicherweise unbegründet. Da der Kulturbegriff so weit gefasst ist, kann ich mich nicht mit der Gesamtheit aller kulturellen Lebensäußerungen hier befassen. Ich gehe hier nur auf die Kunst ein, mithin Dichtung, Musik, Schauspiel, Tanz, die bildenden Künste, Malerei, Bildhauerei, Architektur. Volk andererseits ist eine Gruppe, die wesentlich gekennzeichnet ist durch die gemeinsame Sprache. Wir haben uns hier in Hetendorf ja darum bemüht, Volk, Sprache, Rasse, Staat, Nation gegeneinander abzugrenzen und ihre Beziehungen zueinander zu erhellen. Wobei wir festgestellt haben, dass Volk im Wesentlichen durch die gemeinsame Sprache definiert wird. Die Grenzen dieser Gruppe stimmen oftmals mit den Staatsgrenzen nicht überein. So gibt es beispielsweise in der Sowjetunion in der früheren zahlreiche verschiedene Völker, wohingegen das deutsche Volk auf verschiedene Staaten aufgeteilt lebt. Nur kleinere Völker setzen sich aus einer Rasse zusammen. Völker, die zahlreiche Millionen Menschen umfassen, umfassen gewöhnlich Angehörige verschiedener Rassen, so auch das deutsche Volk. Das Wirkungsgefüge Volk, Rasse, Kunst sollen diese Ausführungen beleuchten. Da das Volk durch seine Sprache definiert wird, ist die Kunstform, die am engsten mit dem Volk verknüpft ist, die Dichtung. Verschiedentlich ist gesagt worden, dass Goethe in fremde Sprachen überhaupt nicht übersetzbar sei. Goethe hat ja auch einen Formenreichtum, der enorm ist, und schon allein deswegen ist es schwierig, seine Sprachschöpfungen in eine andere Sprache zu übersetzen, die gar nicht über so viele verschiedene Nuancen verfügt. Die im Deutschen vorhandenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sind jedenfalls in europäischen Sprachen durch keine andere Sprache erreicht. Der Sprachforscher Worf hat dargelegt, dass das Weltbild von Völkern geradezu durch ihre Sprache geprägt werde, insofern nämlich, als die Sprache von Indianern bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten nicht enthalte, die unsere Sprachen haben. Hier ist allerdings anzumerken, dass zu fragen ist, warum sich die Indianer nicht diese Ausdrucksmöglichkeiten in ihrer Sprache geschaffen haben. Anscheinend deswegen, weil sie hierfür kein Bedürfnis hatten, sodass durchaus auch eine andere genetische Veranlagung für die unterschiedliche Weltbetrachtung verantwortlich sein könnte, nicht nur die andere Sprache, die fehlende Sprachmöglichkeit. Von Umweltgläubigen wird der genetische Einfluss auf die Kultur deswegen abgestritten, weil sich beim selben Volk verschiedene Kulturstile in verschiedensten Jahrhunderten zeigen. Dabei wird aber nicht berücksichtigt, dass auch ein Volk nicht über die Jahrhunderte gleich bleibt, sondern sich in seiner Zusammensetzung ändert, sowohl was die beteiligten Rassen angeht, als auch hinsichtlich der schöpferischen Menschen in einem Volke. Hinzu kommt, dass oftmals Kunst beeinflusst wird, sei es durch Anregungen von außen, die freiwillig übernommen werden, sei es durch von oben vorbildhaft beeinflusste Kunststile. Das, was wir heute sehen, die Förderung der sogenannten abstrakten Kunst, obwohl diese keinerlei Rückhalt im Volke hat, hat es früher auch schon gegeben. Das Rokoko ist beispielsweise ganz aus dem Geist der Rasse entstanden, die der Anthropologe von Eichstädt als die mediterrane Rasse bezeichnet hat. Günther nennt sie die westische Rasse. Dieser Stil hat sich, weil die kleineren Fürstenhöfe sich an der französischen Kultur orientierten, von Frankreich aus kurzfristig auch hier bei uns ausgebreitet, aber keinen nachhaltigen Einfluss gewinnen können. Die Zwillingsforschung hat gezeigt, wie sehr sich eineiige Zwillinge, die getrennt voneinander aufwachsen, in ihrem seelischen Verhalten, in ihrem ganzen Denken und Fühlen gleichen. Da gute Kunst beabsichtigt, ein seelisches Mitschwingen beim Betrachter zu erreichen, muss dieselbe seelische Gestimmtheit beim Schöpfer eines Kunstwerkes wie auch beim Betrachter vorhanden sein, wenn dieses Kunstwerk auf den Betrachter voll wirken soll. Kunst kann deshalb zwar international vermarktet werden, aber erfüllt werden kann Kunst nur von Menschen, die gleichgestimmt sind. Da sich auch die Rassen in ihrem seelischen Erleben unterscheiden, hat die Rasse selbstverständlich erheblichen Einfluss. Hinsichtlich der Sprache ist bedeutsam, dass die Vokale im Lateinischen, Griechischen, Italienischen und Spanischen recht gleichmäßig eingesetzt werden, wohingegen die ganze nordalpine Zone die hochphonierten, prägnanten Vokale E und I bevorzugt. Insbesondere die germanischen Sprachen, teilweise aber auch noch das Tschechische und Ungarische sowie das Französische, wo ebenfalls erhebliche nordische Einflüsse vorhanden sind. Auch die Wahl der Themen ist rassisch unterschiedlich. Im Süden hat das Preislied an eine mächtige Person, hauptsächlich die Fürsten, eine große Bedeutung. Der Schmeichler spielt eine erhebliche Rolle. Im Norden tritt dies sehr in den Hintergrund. Die beiden Pole des Lebewesen-Umweltdualismus treten als Thema der Lyrik in den Vordergrund. Die ostasiatische Lyrik andererseits ist endlich fast allein Naturlyrik, ein Hymnus an die Natur. Typisch ist für den Orient das Märchen. Das Gedicht als künstlerische Kleinform hat seine stärkste Verbreitung südlich der Alpen, wohingegen die Prosaerzählung ihren Schwerpunkt nördlich der Alpen hat. Es sei hier an die isländischen Sagas erinnert, von denen wir einige Beispiele ja auch unten auf dem Büchertisch finden, im Diederichs Verlag sind sie auf Deutsch herausgekommen, einmal in der großen 24-bändigen Thule-Reihe, aber dann auch in einigen Zusammenstellungen kleinerer Art, hauptsächlich im Diederichs Verlag, aber auch in einigen anderen Verlagen. Aber auch im heutigen Roman ist es so, dass dieser einen Schwerpunkt im Norden hat. Für die Darstellungsweise des Nordens ist der Sprachstil von Hans Grimm, dem Dichter von Volk ohne Raum und afrikanischer Novellen, kennzeichnend. Für die mediterrane Rasse sind bezeichnend die Sammlung keltischer Sagen unter dem Titel Mabinogion. Dort findet sich eine Fabuliersucht, eine krause und buntschillernde Fantastik, die uns eher unwahrscheinlich, eher uninteressant dünkt. Da gehen Männer 87 Jahre lang mit dem Kopf eines toten Fürsten spazieren, da verwandelt ein Donnerschlag blühendes Land in Einöde, da fressen Menschen in Mäusegestalt, des Nachts die Ähren eines Kornfeldes leer. Der Erzähler berauscht sich geradezu daran, möglichst unwahrscheinliche Dinge zu erfinden und darzustellen. Das will die Saga nicht. Auch in den Sagas gibt es manche unwahrscheinliche Dinge, werden Träume erzählt, werden Begebenheiten erzählt, die uns in manchem nicht ganz glaubhaft erscheinen, aber sehr sparsam und eher als Überhöhung wirklicher und tatsächlicher Begebenheiten, nicht aber als Hauptsache. Bei den Kelten, wie gesagt, kam es darauf an, möglichst gut zu lügen, möglichst gut zu schwindeln, möglichst viel und Unwahrscheinliches darzustellen. Das zeichnete den großen Künstler aus. Demgegenüber lese man eine der isländischen Familienchroniken oder befasse sich mit dem Werk von Friedrich Heppel, einem typisch nordischen Dichter in Gestalt und Wesen. Der Inhalt ist im Norden immer wichtiger gewesen als die Form. Obwohl auch wir große Lyriker gestellt haben, wozu Hölderlin, den wir auch in dieser Tagungswoche geehrt haben, genannt sei. Wegen der Bedeutung des Inhaltes findet sich in Geschichten aus germanischem Geist auch das Ringen um Werte. Beispielhaft sei hier von Kleist Michael Kohlhaas genannt. Auch das, eine typisch nordische Erscheinungsform, das wäre im Süden so gar nicht denkbar. Vielleicht erscheint Goethe deshalb also typisch deutsch, weil er die drei hauptsächlich in Deutschland vertretenen Rassen, nämlich die nordische, die dinarische und die ostische, sowohl körperlich wie geistig-seelisch in sich vereinigt. Die Dichter sind im Übrigen auch ein gutes Beispiel dafür, wie viel das Erbe vermag. Hebbel und Fichte haben sich gegen alle Widerstände aus ärmlichster Umwelt durchgesetzt. Hauff, Uhland und Hölderlin entstammen einer schwäbischen Dichterfamilie. Künstler werden geboren, nicht erzogen. Bei der Musikalität liegt das offen auf der Hand. Zu verweisen ist auf die Familie Bach, die viele hervorragende Musiker hervorgebracht hat. Wegen des Vorherrschens früher der geisteswissenschaftlichen Ausbildung gegenüber der naturwissenschaftlichen, heute des amerikanischen Behaviorismus und des Marxismus wird der Umwelt eine überragende Bedeutung zuerkannt, was natürlich mit den Gegebenheiten überhaupt nicht übereinstimmt. Der Mensch stellt eine Leib-Seele-Einheit dar. Dies wissen wir aus den Ausfallerscheinungen, die bestimmte Hirnverletzungen hervorrufen. Da das Gehirn und auch der Nervenapparat verschiedener Rassen unterschiedlich aufgebaut sind, gehören auch Rassenunterschiede des Gehirns und damit der Seele zu den Rassenunterschieden, die aus allgemein biologischen Gründen besonders wahrscheinlich sind. Bei Weißen ist beispielsweise die vordere Gehirnpartie besonders ausgebildet, die vorderen Stirnlappen, die verknüpft sind mit Voraussicht, mit Intelligenz, mit logischem Denken, während bei den Negriden die seitlichen Gehirnpartien stärker entwickelt sind, die verknüpft sind mit Musikalität, Rhythmik und Ähnlichem. Ein Drama zu gestalten, eine Geschichte mit einem großen, das ganze Leben überspannenden Handlungsgefüge, ist Tropenvölkern nicht möglich. Ihre Handlungen wirken dadurch kinderähnlich. Kurzläufig hat der Rassenbiologe Keiter sie genannt, weniger weithin gestreckt. Dies gilt beispielsweise bei Negern nicht nur für die Dichtung, sondern ebenso für die Musik und andere Kunstleistungen, die allesamt dasselbe Merkmal der Kurzläufigkeit aufweisen. Am unmittelbarsten sehen wir den Einfluss der Rasse bei der Malerei. Die verschiedenen Pigmenteinlagerungen im Auge, wenig Pigmente bei Helläugigen, viele Pigmente bei Dunkeläugigen, führen zu einer unterschiedlichen Auffassung der Umwelt. Menschen mit blauen Augen sehen ihre Umwelt farbintensiver als diejenigen, die mit braunen Augen auf die Welt gekommen sind und mit braunen Augen ihre Umwelt betrachten. Dr. Michael Milodou von der Universität Wales hat nach langjährigen Untersuchungen festgestellt, dass die unterschiedliche Empfindsamkeit der Augen für Farben von der Dicke der Hornhaut bei den einzelnen Menschen abhängt. Dunkeläugige Menschen bevorzugen deshalb gern grelle Farben bei ihrer Kleidung. Menschen mit blauen Augen lieben zarte Pastelltöne. Die längste Wellenlänge der Farben hat Rot, dann kommen Gelb, Grün und Blau mit der kürzesten Wellenlänge. Untersuchungen bei helläugigen und dunkeläugigen Vögeln haben festgestellt, dass dunkeläugige Vögel mehr rötliche Objekte bevorzugten, helläugige Vögel mehr bläuliche Objekte. Jetzt weiß ich auch, warum ich Blau so schätze. Helläugige Menschen unterliegen mehr als dunkeläugige der Müller-Leyer-Illusion. Die Müller-Leyer-Illusion werden viele von uns nicht bekannt sein. Dort werden zwei gleich lange Stücke gebildet und dem einen Stück werden zwei Haken in dieser Richtung angehängt, dem anderen Stück zwei Haken die Pfeilrichtung. Tatsächlich ist das Mittelstück beide Male gleich lang. Helläugige Menschen meinen aber oftmals, dass das Mittelstück mit nach außen gebogenen Endstücken länger sei als das andere und erliegen also einer Illusion, hervorgerufen durch diese unterschiedlichen Endstücke. Im Rorschach-Test interpretieren braunäugige Studenten mehr nach der Farbverteilung, blauäugige Studenten mehr nach der Form der Farbteilchen. Hess hat herausgefunden, dass blaue Augen verknüpft waren mit einem Vorherrschen der Form bei dem Wahrnehmungsvermögen und mit einer wissenschaftlichen Einstellung, wogegen braune Augen verknüpft waren mit einem Vorherrschen der Farbe beim Wahrnehmungsvermögen und weniger wissenschaftlicher Einstellung. Wenn sich also Ehepaare, von denen einer braune Augen hat und der andere blaue Augen hat, nicht über die Tapeten einigen können, dann wird das hier also ganz verständlich. Was dem einen furchtbar und langweilig erscheint und einschläfernd, das erscheint dem anderen furchtbar und grell. Das heißt, sie sehen eben die Welt anders, wie bei den Tapeten, so natürlich auch bei der Malerei. Wir werden deshalb nicht erstaunt sein, bei der Malerei Entsprechendes zu finden. Südlich der Alpen herrschen grelle Farben in den Bildern vor. Die antiken Sprachen kennen kein Wort für braun. Und grellrote Töne spielten in der Spätantike eine besondere Rolle. Nördlich der Alpen finden wir demgegenüber eine reichere Abstufung der Farben und eine Farbendämpfung. Die orientalische Rasse scheint Probleme zu haben mit der Darstellung der Perspektive. Die erste Form oder das erste Zeigen der Perspektive haben wir auf Felszeichnungen hier bei uns, die einige Jahrtausende alt sind. In der ägyptischen Malerei hingegen ist dieses Problem nie gelöst worden. Die Füße werden seitlich gezeigt, die Schulter halb schräg, das Gesicht im Profil, das Auge von vorne, dies alles wird zusammengestellt. Eben solche Schwierigkeiten bei der Darstellung haben die vorwiegend vorderasiatisch-orientalischen Juden. Aus den 10 Geboten wurde ein Bildverbot abgeleitet, aber während im christlichen Abendland dieses Verbot vielfach durchbrochen wurde und auch nach der Bilderstürmerei des Protestantismus wieder Malerei aufblühte, gibt es ausweislich Salzier Landmann im Gegensatz zu einem umfassenden jüdischen Schrifttum keine jüdische bildende Kunst seit Jahrtausenden. Diese Bildfeindlichkeit sieht Salzier Landmann noch in der Psychoanalyse, wo Arzt und Patient das Gesicht voneinander abwenden und Freud lediglich akustisch bei der Diagnose vorgehen wollte. Salzier Landmann erklärt dazu, Zitat, bei den Juden hat sich jedenfalls, obwohl sie schon lange keine reinrassigen Orientalen mehr sind, bis auf den heutigen Tag in dieser Hinsicht nicht viel geändert. Die wenigen jüdischen Maler, die es gibt, werden eher überschätzt. Man kann mit gutem Gewissen die Behauptung wagen, selbst wenn man sich die großen jüdischen Maler und Bildhauer wegdenkt, würde in der Kunst Europas kaum eine entscheidende Lücke festzustellen sein. Zitat Ende. Besser als Salzier Landmann könnte ich es auch nicht sagen. Insbesondere sagt sie es also sehr viel verfassungstreuer als ich. Vermutlich hängt mit mangelnder Neigung zur gegenständlichen Darstellung die Tatsache zusammen, dass im Expressionismus Juden führend gewesen sind. In Russland seien Kandinsky, Chagall, Segal und Steinhardt genannt, in Frankreich Picasso, Simon Levy, in Deutschland Pechstein, Meitner und Feininger. Salzier Landmann erklärt dazu, Zitat, die Deutschen waren die Ersten, die auch völlig fremde Kunststile zu begreifen suchten, Zitat Ende. Sie kritisiert den Expressionismus, weil er der Inhalt eines solchen Bildes nicht auf irgendwelche realen Gegenstände in der Wirklichkeit verweise, sondern mit dem dargestellten, frei erfundenen Gegenstande selber identisch sei. Zitat, damit ist die Bildkunst an jenen Punkt gelangt, wo sie nur noch eine rein private Angelegenheit des Künstlers ist und den Außenstehenden überhaupt nichts mehr angeht. Eine ähnliche Entwicklung hat sich inzwischen auch in der Dichtung angebahnt. Wahrscheinlich wird dies der Tod der abendländischen Kunst sein. Zitat Ende. Auch die Motive, die gewählt werden, sind rassentypisch. Die mediterrane Rasse zeigt Einzelpersönlichkeiten auf dem Bild. Die Personen verhalten sich so, als ob sie auf den Betrachter des Bildes Eindruck machen wollten. Sie posieren, sie stehen im Mittelpunkt. Typisch hierfür sind beispielsweise die Bilder des spanischen Malers Zuloaga. Es gibt praktisch kein mediterranes Landschaftsbild, wo nicht Menschen und Tiere enthalten wären. Anders bei uns im Norden. Der Mensch des Nordens ist, wo er sich der Natur als Gestalt zu bedienen begann, nicht vom einzelnen Lebewesen, sondern von der Darstellung des Ganzen der Natur, der Landschaft ausgegangen. Überhaupt ist die Landschaftsmalerei, wie wir sie beispielsweise bei Caspar David Friedrich finden, eine typisch nordische Malrichtung. Die auf der Biennale Venedig 1938 von dem betreffenden Lande ausgestellten Gemälde waren bei Schweden zu 80% Landschaftsgemälde, bei Dänemark zu 80% Landschaftsgemälde, bei Deutschland zu 93% Landschaftsgemälde, bei England zu 81% Landschaftsgemälde wohingegen die Spanier nur zu 42% Landschaftsgemälde zeichnen, die Italiener ebenso, die Franzosen zu 51%. Der Süden hat früher die Wände bemalt, der Norden stellt die Landschaft in einen Rahmen. Soweit von Künstlern Personen dargestellt werden, legen diese ausweislich ihre eigenen Selbstbildnisse häufig in die von ihnen gemalten Personen eigene Züge hinein, selbst dort, wo Frauen gemalt werden. Paul Schulze-Naumberg hat dies in seinem Buch Kunst und Rasse überzeugend an Bildnissen zahlreicher Künstler nachgewiesen. Es ist damit zu erwarten, dass sie mit ihren Bildern Widerhall finden, vorwiegend bei Menschen, die ihnen ähnlich sind. Die großen Künstler sind immer Lieblinge des Volkes gewesen. Thälmann Riemenschneider saß im Rat seiner Heimatstadt. Der schöpferische Künstler lebt in der gleichgestimmten Veranlagung seiner Mitmenschen. So wie nördlich der Alpen das gerahmte Tafelbild erfunden wurde, wohingegen die antike Malerei durchweg Wandmalerei ist, hat der Norden auch sonst bahnbrechend gewirkt. Die Ölfarbe wurde in den Niederlanden erfunden und damit die Möglichkeit vielfacher Farbabstufungen. Die holländische Kunst zeigt ein gutes Grobheitsgewissen, wie Keiter sagt, von Süden nach Norden zu neben Feinheit und Eleganz ab. Auch im Kunstgewerbe sehen wir, dass im Norden das Urwüchsige, Bäuerliche bevorzugt wird. Wie unterschiedlich Bilder gestaltet werden können, zeigen die leergelassenen Flächen auf einem ostasiatischen Landschaftsbild im Vergleich zu denjenigen Flächen, den leeren Flächen auf einem griechischen Vasenbild. Auf dem Vasenbild ist die leere Fläche dasjenige, was nicht zur dargestellten Menschengruppe gehört und daher überhaupt nicht interessiert. Auf dem ostasiatischen Landschaftsbild ist sie Himmel und Weite, weswegen das Einordnen in diese Weite eine ganz besondere Bedeutung hat. Wer japanische oder chinesische Maler einmal beobachtet hat, der weiß, was ich meine. Die konzentrieren sich enorm und dann setzen sie auf eine große Fläche, genau an die Stelle, an einer ganz bestimmten Stelle, ihren Vogel hin, einen Zweig oder eine Wolke an eine ganz andere Stelle. Und der Abstand ist ein ganz bedeutsamer. Und die Harmonie in diesem Bild und das Komponieren dieses Bildes ist also eine ganz bedeutsame Sache, darf nicht geändert werden und erfolgt auch erst nach einer großen Konzentrationsübung. Die Fläche wird gesucht, wird gewollt, sie wird mit einbezogen in das Bild, ganz anders in Griechenland. Bezeichnend ist, dass der Norden in der Frühzeit nicht zur Darstellung neigt, hingegen das Ornament bevorzugt. Im Süden stehen unverbundene Teile nebeneinander. Im Norden finden wir bereits in der Bronzezeit die verschlungenen Sonnenspiralen. Später sehen wir das germanische Schlinkband und seit dem 1. Jahrhundert sich bei allen germanischen Völkern verbreiten, wo wir zur Wikingerzeit dieses Schlinkband in ganzer Höhe finden, beispielsweise in den Schnitzereien des Oseberg-Schiffes. Der Norden schmückt seine Gegenstände damals nur ungern mit Darstellungen, weil die funktionelle Schönheit der Form nicht durch ungehörige Zutat gesprengt werden sollte. Aus dieser Konstruktion vom Ganzen her, wie es Keiter genannt hat, kommt es dann ohne Widersprüche zur Abbildung des vollen Gesichtsfeldausschnittes in dem Landschaftsbild. Wir haben damit den einzigen vollständigen Naturalismus erreicht, den die Kunstgeschichte kennt. In der Architektur finden wir germanische Einflüsse bereits in der sogenannten Romanik, die in dem Gebiet entstanden ist, wo die Langobarden gesiedelt haben, weswegen sie eigentlich besser als Langobardik statt Romanik bezeichnet werden müsste. Ich habe ein Buch über Ornamente in der Romanik und das zeigt ganz deutlich, dass also auch diese typischen Schlinkbandmotive in der Romanik eine ganz große Rolle gespielt haben. Noch kennzeichnender germanisch kann aber die Gotik genannt werden. Sie entstand in Frankreich, allerdings in einem Frankreich, das in der Oberschicht seinerzeit noch durch die germanischen Franken geprägt waren. Und diese Gotik setzte sich lediglich in den Gebieten durch, wo ein stärkerer nordischer Einfluss vorhanden war. Der Zierrat der romanischen Kunst lässt nicht vom verbundenen Linienornament. Die Gotik lebt völlig davon. Sie ist die stärkste Verneinung der Fläche. Wohingegen den Orient Flächigkeit Unverbundenheit und Eckigkeit der Motive kennzeichnet. Der islamische Bau ist aus einem Würfel errichtet. Die ägyptischen Pyramiden zeigen ein Maximum von Baustoff, ein Minimum an Form. Welchen Formenreichtum hätte man mit diesen Steinmassen erreichen können, den wir in den ägyptischen Pyramiden finden? Man stelle sich vor, das hätten also nordische Baumeister in die Hand gekriegt, die hätten das geformt, die hätten das mit Ornamenten versehen, wie wir sie in den Holzschnitzereien des Wikingerzeitalters sehen. Der antike Tempel will nur nach außen wirken. Er zeigt insoweit, dass seine Erbauer nordisch-mediterran waren. Er ist aber nordischer durch seine Schlichtheit als viele mediterrane Kirchen, zum Beispiel der Dom von Siena. Diesem Dom, wer ihn sich einmal angesehen hat, er ist typisch für viele gleichartige Dome in Italien, hat eine prunkvolle Fassade. Und das ist eigentlich alles. Diese Fassade ist dem Kirchenschiff quasi vorgeklatscht. Hinterher kommt also ein ziemlich schmuckloses und schlichtes Kirchenschiff. Vorne eine riesige, pompöse Fassade, die eigentlich recht unverbunden sind. Man könnte genauso gut das gesamte anschließende Kirchenschiff wegdenken und sich nur die Fassade ansehen. Es ist das, was eben den mediterranen Menschen kennzeichnet. Er will imponieren. Er will auf der Bühne gesehen werden. Er will Eindruck schinden. Und das wollen auch seine Bauwerke. Wenn man davor steht, dann soll man erschlagen sein von diesem großartigen Ausdruck, von dieser Kulisse, von dieser Hollywood-Kinokulisse ohne Hintergrund. In der Romanik zeigt sich das himmelstürmende, weit ausgreifende nordische Element bereits im Turm. Er war wichtig, nicht die Kuppel wie in der Hagia Sophia. Und viel deutlicher ist natürlich dieses himmelstürmende Element in der Gotik. Die Gotik ist eine Bauweise ohne Wände. Der altgermanische Holzständerbau wurde hier in Stein ausgeführt. Es ist ein Kraftlinienbau. Das Gefecht im Kirchenschiff ist verglichen worden mit den Ästen einer Buchenallee, wobei der Baum im germanischen Denken immer eine kennzeichnende Bedeutung gehabt hat. Wenn man sich in ein gotisches Kirchenschiff hineinversetzt, sieht die Linien oben zusammengehen und ist dann mal durch eine Buchenallee gegangen, der kann diesen Vergleich sehr gut nachvollziehen. Die Renaissance entstand als Gegenstoß südlicher Tradition gegen die Gotik. Es griffen dort aber oftmals nordische Menschen auf antike Formen zurück, so wie auch das ursprüngliche Hellenentum durchaus nordisch geprägt war. Die Renaissance zeigt Diesseitsbejahung, Kraft und Fülle, alles Dinge, die den nordischen Menschen ansprechen mussten. Nietzsche hat ja auch die Renaissance deswegen verherrlicht. Plastische Harmonie, sinnliche Schönheit und germanischer Wesensreichtum zusammen, das macht die Renaissance aus. Diese Kunst ist Vorbild, immer wieder für imperiale Baudenkmäler gewesen, da die römische Kunst für die imperiale Macht der römischen Welt gezeugt hatte. Die Renaissance, der Renaissance verwandt, ist der spätere Klassizismus mit seinem Willen zur Statik, zur zentripedalen, zeitlosen, monumentalen Gestaltung. Im 19. Jahrhundert sind von den deutschen klassizistischen Baumeistern 72% norddeutsche Menschen. Also der Norden, der macht vielleicht in manchen Fällen nicht so gut singen wie der Süden, aber Baumeister haben wir eine ganze Menge gestellt. Auch im Dritten Reich wurde dann ja auf diese klassischen Formen zurückgegriffen, weil sie einfach Inbild der Größe des Imperiums waren. Es gab aber im Dritten Reich genauso eine andere Bautradition, Baulinie, und wer also Bilder, Bildbände vom Bauen im Neuen Reich beispielsweise, dort gibt es ein Bildband, hat, der sieht das auch. Der sieht einerseits das imperiale Bauen, das repräsentieren soll, das von meinem Staatsrechtsprofessor, den ich mal gehabt habe, als durchaus legitim angesehen wurde, weil er gesagt hat, ein Staat muss sich auch in seinen Bauten repräsentieren. Kleine Zwischenanmerkung, es ist deshalb durchaus zutreffend, dass in diesem Staat der Reichstag mit irgendwelchen Plastikfolien verhüllt wird. Das passt für einen solchen Staat. Er repräsentiert sich nicht durch Bauwerke, er wird durch Plastik repräsentiert. Der Staat also stellt sich da in seinen Bauwerken, er stellt sich auch in seiner ganzen Brüchigkeit da in seinen Bauwerken, wenn wir sehen, was also in Bonn da zusammengebaut und verhunzt und verpanscht und sonst was wurde. Also auch das ist ein Beispiel. die neue Reichskanzlei einerseits und das, was also in Bonn am Rhein gebaut wurde, andererseits. Man stelle sich einmal so das geistig vor Augen vor, was dort und wie dort gebaut wurde, in welcher Art und wie gestaltet. Und dann sieht man eigentlich den Geist zweier Staaten, zweier unterschiedlicher Staaten. Und man kann schon allein durch einen Vergleich dieser beiden Bauwerke, ohne irgendetwas von der Geschichte sonst zu wissen, durch den Vergleich dieser beiden Bauwerke den Geist der jeweiligen Regierungen erschließen. Der Barockstil ist vom Rasseforscher Hans F. K. Günther und auch anderen als ein aus dem Geist der dinarischen Rasse gestalteter Baustil beschrieben worden. Der Barock kann als die dinarische Abwandlung nordischen Kunstgestaltens aufgefasst werden. Die dinarische Kunst zeigt insgesamt eine Neigung zum Schwungvollen, zum Ausladenden, Hochfliegenden, Hinreißenden, zum breiten, saftigen, flächigen, farbigen, zum Geschwellten, Bauschigen, zum großen Faltenwurf, zu Reichtum und Glanz, zu sinnlicher Anschaulichkeit, zu deutlich formender Körperlichkeit. Besonders eindrucksvoll zeigen sich solche Züge in der süddeutschen Kirchenbaukunst der Barockzeit. So sehen wir also den Einfluss der Rassen auf die Kunst. Selbst Kretschmer, der Typologe, der einem Rassendenken sehr kritisch gegenüberstand, meint, dass für die griechische Antike und die italienische Renaissance sich die grundlegende Bedeutung der nordischen Beimischung nicht leugnen lasse, worauf Salzia Landmann hingewiesen hat. Die klassische griechische Kultur entstand, nachdem die nordischen Stämme in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen bis in den letzten Südzipfel des Peloponnes vorgedrungen waren und die italienische Renaissance dank ihrer Entstehung der langobardischen Invasion während der Völkerwanderung. Damit komme ich zur Musik. Die Musik ist scheinbar international. Mozart wird in Tokio genauso wie in New York gehört. Aber bei genauerer Betrachtung sehen wir auch hier die Unterschiede. Wie bedeutsam die Erbanlagen sein müssen, ist schon daraus ersichtlich, dass es zumindest ebenso viel musikalische Frauen wie Männer gibt. Von Komponistinnen weiß die Musikgeschichte aber nichts zu berichten. Die meisten Balkanvölker, die Vorderasiaten, Juden und andere, sind sehr musikalisch, aber sie haben nicht die großen Tonschöpfer gestellt. Die Neger sind den Europäern in den meisten musikalischen Einzelfähigkeiten, zum Beispiel im leichten Erlernen kontrapunktischer Chorsätze, im mehrstimmigen Singen, als Tanzmusiker überlegen. Die Neger haben aber gleichwohl keine größeren Musikwerke geschaffen. In Deutschland hingegen gibt man durchaus zu, und es ist auch nicht ehrenrührig, dass man unmusikalisch sei, und ein beträchtlicher Teil aller Deutschen ist es tatsächlich. Trotzdem ist Deutschland das Kernland der abendländischen Musikgeschichte, ja der Musikgeschichte überhaupt. Das zeigt sich daran, dass man selbst in Israel nicht umhin kam, deutsche Musiker zu spielen. Trotz mancher Proteste orthodoxer Gruppen wurde da sogar Wagner gespielt, weil also allein mit ihren eigenen, Mendelssohn, da kam man nicht längs. Also da hätten die das Radio bald abgedreht. Woran liegt das? Nun, neben Musikalität ist auch die Technik des Abendlandes einzigartig. Musik und Technik haben, zunächst ganz äußerlich betrachtet, darin miteinander zu tun, dass die Instrumente des Musizierens zu den kompliziertesten technischen Anpassungshilfen gehören, die es in der älteren Zeit überhaupt gab. Es gab ja nicht sehr viele Geräte, es gab nicht sehr viele Dinge. Und eine Leier, die also schon vor etlichen Jahrhunderten in germanischen Gräbern gefunden wurde, die musste erstmal gebaut werden, die musste hergestellt werden. Das war ein technisches Instrument, was sogar komplizierter war als ein Pflug. Das Handwerkszeug des Musikers ist gerade im Abendland durch eine Vielfalt von Instrumenten gebildet worden. In Afrika beispielsweise gibt es eine viel kleinere Anzahl von Instrumenten. Es gibt Trommeln, Pfeifen vielleicht noch, und dann war es das schon. Diese ungeheure Vielzahl von Instrumenten, von denen manche ja schon wieder verschwunden sind in der Musikgeschichte. Auch wir haben beispielsweise den Dudelsack hier bei uns gehabt. Im Mittelalter ist er also auf Bildern zu sehen. Ist hier bei uns schon wieder verschwunden. Verschiedene Hackbretter und ähnliche Dinge haben im süddeutschen Raum, in den Alpen noch überliefert. Es gibt so viele Instrumente, die wir zum Teil noch nicht mal dem Namen nach kennen. Alle sind sie hier erfunden worden, waren Ausdruck des Bestrebens nach Musikalität, nach Musik hier bei uns. Dies ist aber nicht der hauptsächliche Grund. Musik hängt mit Mathematik zusammen. ferner überhaupt mit der Wissenschaftlichkeit des Erlebens. Man denke dabei nur an die nördlich der Alpen entwickelte Kontrapunktik, die schwierig ist wie Astronomie und Physik. Die musikgeschichtliche Leistung eines Volkes wird einerseits vom Grade seiner Musikalität abhängen, andererseits von der Wissenschaftlichkeit, von mechanischem Denken, ferner der Raumvorstellung. So wie wir im Ornament die Verschlingung verschiedenster Linien haben, finden wir im Norden die Kontrapunktik. Niederländische Meister standen noch an der Spitze der oberitalienischen, venezianischen Kontrapunktikerschule. Die Engländer haben die Prinzipien des Kontrapunktes entwickelt. In Deutschland fand die Schlusszusammenfassung statt, eine innigste Verknüpfung von Melodie, Harmonik und Kontrapunktik. Kennzeichnend für den Norden ist ferner die absolute Musik, also eine Musik, die nicht getanzt und nicht gesungen wird. Das ist etwas, was bei anderen Völkern, beispielsweise in Afrika, völlig undenkbar ist. Da wird gesungen zur Musik, da wird getanzt zur Musik. Diese absolute Musik, so wie wir sie kennen, gibt es dort nicht. Wenn heute die abendländische Musik weltweit herrscht, so tut sie dies als Nachfolge des Siegeszuges der abendländischen Technik. Eine umgekehrte Internationalität der Musik gibt es nicht. Die Musik der Japaner, der Indianer, der Türken oder Araber bleibt uns fremd und findet hier kaum Anklang. Wir haben die Mehrstimmigkeit mutmaßlich schon in der Bronzezeit. Die Luren wurden stets paarweise gefunden und die zusammenliegenden Instrumente waren immer auf denselben Grundton gestimmt. Es spricht deshalb einiges dafür, wenngleich uns natürlich keine Liederbücher aus der Bronzezeit überliefert sind, dass unsere Vorfahren mehrstimmiges Blasen geübt haben. Wobei allerdings mit diesen Luren nur Obertöne, also einfache Harmonien, gespielt werden konnten. Die Polyphonie stellt dem schöpferischen Musiker erhebliche Schwierigkeiten. In der Überwindung dieser Schwierigkeiten findet der nordische Mensch sein Glück. Bezeichnend dafür ist das Wort von Johann Sebastian Bach: Es muss alles zu machen sein. Die ganze mittelalterliche Musikentwicklung strebt unbewusst auf die Polyphonie hin. Im musikalischen Schaffen spielt neben der nordischen Rasse insbesondere die dinarische Rasse eine wichtige Rolle. Norditalien und Süddeutschland sind immer besonders fruchtbare Musikgegenden gewesen. Einige ganz große sind betont nordisch, zum Beispiel Gluck, Johann Sebastian Bach. Andere sind vorwiegend dinarisch oder gemischt, wie Monteverdi, Haydn, Mozart, Wagner, Verdi, Bruckner. Wir finden bei ihnen eine vermehrte Neigung zu reichem Prunk, zur Fülle farbigen Glanzes, zur Freude am Klang als solchen, zum Sinn für dekorative Wirkung. Mediterran ist die Oper, so wie sie sich heute darstellt. Unübertroffenes Meisterwerk westlichen Opernschaffens dürfte für alle Zeit Bizets Carmen bleiben. Die frühe Oper, wie sie in Florenz entstand, hatte durchaus eine starre Form, nicht den Esprit, der heute die Oper so kennzeichnet. Kennzeichnend für die russische Musik ist die eigenartige, grenzenlose, ziellos verschwimmende Schwermut russischer Volkslieder. Diese ist aus der ostbaltischen Rassenseele entstanden. Auch der für russische Kompositionen kennzeichnende reiche und unvermittelte Wechsel der Stimmung, ein plötzliches Aufschreien aus träumerischem Stillesein, hingebende Zärtlichkeit und dann wieder brutales drauf losgehen, dürfte aus diesem ostbaltischen Rassengeist entstanden sein. Ebenso wie in der Malerei die führenden Expressionisten Juden waren, war das unbestrittene Haupt des musikalischen Expressionismus, Arnold Schönberg, auch Jude. Ich komme damit zur gegenwärtigen Kunst. Diese kann nur als trostlos bezeichnet werden. Es gibt ja schöne Beispiele dafür, man hat Affen malen lassen, man hat dann diese Gemälde, die die Affen gemalt haben, hat man an in Kunstausstellungen geschickt, sie sind ausgewählt und mit Preisen bedacht worden. Man hat ebenso Idioten aus Geistesanstalten, aus Geistesheilanstalten malen lassen, auch solche Bilder haben Preise bekommen, wobei man natürlich vorher nicht gesagt hatte, dass es Idioten waren, die das gemalt hatten. Mit dem deutschen Jugendpreis mit einer Höhe von 10.000 Mark ist ein Bild ausgestellt worden, das einen Kothaufen eines Elefanten zeigte, immerhin etwas Gegenständliches, muss man sagen, also vielleicht schon durchaus von uns so, sagen wir mal, wenigstens am Rande zu akzeptieren. Aber das Bild als solches, also Elefantenkot, ich muss sagen, also wenn es denn noch Rinderkot gewesen wäre, hätte man einen Bezug zur Landwirtschaft und zum Bauerntum sehen können. Aber Elefantenkot, ich weiß nicht, ob das nur 10.000 Mark wert ist. Im Übrigen, was haben Elefanten mit Deutschland zu tun? Herzlich wenig. Es wird das Hässliche gezeigt, insbesondere das Hässliche. Und was ist hässlich? Hässlich ist das Hassenswerte, das, was wir eigentlich ablehnen sollten. Und daran sehen wir, was eigentlich diese moderne Kunst soll und will. Sie soll unser Schönheitsbild verwirren. Sie soll unser Schönheitsbild kaputt machen. Die Menschen wissen oft selbst nicht, was sie machen. Es gibt dieses schöne Beispiel, dass eine Schulklasse traktiert wurde mit der Interpretation eines Enzensberger-Gedichtes. Enzensberger hatte dort beschrieben, wie er an einer Gitarre sitzt. Und wir haben ja hier Menschen gehabt, die Gitarre spielen. Ich glaube, es würde Frank etwas schwerfallen, in seine Gitarre reinzukriechen. Ich wüsste nicht, da müsste er dann also irgendwie eine Tinktur trinken, um sich kleiner zu machen, um da dann also in die Gitarre reinzukommen. Und wenn man dann größere Gitarren bauen würde, dann sind es keine Gitarren mehr, sondern dann nennt man sowas Bässe und auch in einen Bass kommt man also nicht rein. Eine Bassgeige oder so, auch die reicht jedenfalls für einen normalen Menschen nicht aus. Jedenfalls von der Größe Enzensbergers. Also das ist schwer vorzustellen, was man nun direkt in einer Gitarre macht, wenn man denn da drin sitzt. Es wusste jedenfalls von diesen ganzen Schülern der Klasse kein einziger, was Enzensberger damit gemeint hatte. Und da man also nicht zum Ergebnis kam und da die Lehrerin den Fehler gemacht hatte, sich selbst vorher auch keine Gedanken darüber zu machen, was Enzensberger wohl damit gemeint hätte, es war nur halt im Schulplan vorgegeben, sich mit Enzensberger zu befassen, kam man auf die glorreiche Idee, Enzensberger selbst anzuschreiben, was er sich dabei gedacht hätte. Und die Antwort von Enzensberger war, er hätte sich sicherlich etwas dabei gedacht, als er das Gesicht gemacht hätte. Das sei allerdings so lange her, dass er heute nicht mehr wisse, was er sich dabei gedacht habe. So, wenn also der Dichter selbst nicht mal mehr weiß, was er sich gedacht hat, dann ist es natürlich für die armen, geplagten Schüler desto schwieriger herauszufinden, was denn nun solche Leute gemeint haben. Und es ist immer köstlich, wenn man also, ich habe einmal so eine Vernissage mitgemacht, das heißt ja Vernissage, eine Geschichte. Ich habe eine Mandantin, die ist also moderne Künstlerin und die hat also immer wieder neue Sachen gemacht, beispielsweise große Plastiksäcke aufgehängt und da innen Farbe runterlaufen lassen. Das ist auch in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt worden und dann hat sie auch andere Dinge gemacht, beispielsweise also sich mit dem nackten Po also ins Watt gesetzt und das dann fotografiert. Also mir wäre lieber gewesen, der Po wäre fotografiert worden, aber im Original. Aber man hat also dann hier nur den Abdruck dann also im Watt fotografiert und das wurde dann also an die Wand gebracht. Oder aber man hat also Felsen bemalt, das war allerdings nicht ihre Erfindung, sondern das hat jemand anders gemacht. Man hat Felsen bemalt und gewartet, bis es regnet und hat dann also diese runtergelaufene Farbe, mit Wasserfarbe ist das gemacht worden, hat man fotografiert. Das Entscheidende ist, und das hat sie mir erklärt, das Entscheidende ist in der modernen Kunst, nicht ob es schön ist oder sonst etwas, sondern man muss etwas machen, was noch kein anderer gemacht hat. Das ist das Entscheidende. Das heißt, es muss etwas sein, was noch nicht da gewesen ist. Die Theorien dazu, die erfinden dann die Kritiker. Also da braucht sich der Künstler keine Gedanken zu machen. Da gibt es dann bewusste und begehrte Interpreten, die dann also sagen, was der Künstler sich damit gedacht und gemeint hat. Sie selbst kann das auch nicht sagen. Dafür gibt es ja eben die Kunstkritiker, die sollen sagen, was sie sich dabei gedacht hat. Entscheidend ist also nur, es muss neu sein. Und es gibt dann natürlich auch ein Kartell, muss man sagen, von Kunsthändlern einerseits und Kunstkritikern andererseits. Das heißt also, man muss die richtigen Beziehungen haben. Wenn man die richtigen Beziehungen hat, dann wird man also auch entsprechend hochgelobt. Wenn man entsprechend hochgelobt wird, dann werden die eigenen Werke auch verkauft. Das ist also auch klar und dann kann man mit der Sache Geld verdienen. Anders geht's nicht. Und wenn denn alles nichts hilft, auch sowas kommt vor, nicht bei meiner Mandantin, muss ich sagen, dann macht man halt Versicherungsbetrug. Dann wird also irgend so ein komisches Kunstwerk mit 50.000 oder 60.000 versichert. Sie hat mir das erzählt von einem Kunstprofessor in Hamburg, der aus Chile stammt, also Chilede ist. Der hat so sein Ding mit 60.000 Mark versichern lassen. Das wollte natürlich keiner haben, für 60.000 Mark schon gar nicht. Und dann waren am Ende ein paar kleine Löchlein drin. Und dann hat er also 60.000 Mark gekriegt. Und komischerweise passiert das bei seinen Kunstwerken bei jeder Ausstellung. Also immer sind die irgendwie kaputt. Erstens werden sie nie verkauft. Zweitens sind sie immer kaputt. Dass sich da noch eine Versicherung findet, die das versichert, das fragt sich also. Wenn bei mir es also laufend brennen würde, ich glaube, da hätte ich Probleme, also eine Versicherung zu finden. Aber da, wie gesagt, er findet also immer noch eine Versicherung, die dann seine kreationistischen Werke dann also versichert. Diese Kunst hat natürlich nur einen Vorzug, sie findet keinen Widerhall im Volk. Das ist also wirklich elitäre Kunst, kann man sagen. Also sie hat nicht nur mit der Masse, sondern auch mit dem Volke nichts zu tun. Sie spielt sich in winzigen kleinen Kreisen ab, wo einer sich über den anderen auslässt. Es ist eine gemachte Kultur, in Anführungsstrichen, wenn man denn überhaupt so von Kultur sprechen kann. Die Frage ist aber, sollen wir überhaupt auf diesen ganzen Kulturverfall eingehen? Wir haben ja hier auch Professor Eichler schon gehört, nicht in dieser Tageswoche, aber bei einer Art Gemeinschaft zu anderen Tagungen, Gemeinschaftstagen, der auch ganze Bücher darüber geschrieben hat, über den Kunstverfall, über das, was schöne Kunst einerseits aussagt und das, was heute an wirklich Idiotie und Schwachsinn verbreitet wird. Aber da stellt sich die Frage, sollten wir uns überhaupt mit diesen Dingen befassen? Sollten wir unsere Kräfte darauf richten, gegen diesen Kunstverfall anzugehen, gegen diese Verhunzung der Formen, gegen diese entsetzlichen Töne, die da aus dem Radio kommen? Ist es nicht viel wichtiger, sich um die Rassenpflege, nicht um die Kunstpflege, sondern um die Rassenpflege zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass der schöpferische Mensch nicht ausstirbt? Ist es nicht wichtiger, diesen schöpferischen Menschen zu erhalten, als dass wir die Kunst erhalten? Nun, an dieser Überlegung ist richtig, keine Kunst lebt länger als der Mensch, der diese Kunst geschaffen hat. Das sehen wir in Rom ganz deutlich, als die tragende römische Schicht gestorben war, als die tragende römische Schicht letztlich vergangen war, da wurden die römischen Tempel als Steinbruch verwendet. Diese Tempel wurden von der neuen Bevölkerung, die aus dem gesamten römischen Imperium zusammengeströmt war, die sich zusammensetzte aus den früheren Sklaven und Kriegsgefangenen, die nach Rom geholt worden waren, nicht mehr verstanden. Das war eine Bevölkerung, die mit diesen Bildern, mit diesem Geist dieser Tempel nichts mehr anfangen konnte. Und dann ist es nur zweckentsprechend und dann ist es also auch nur logisch, dass diese Tempel abgerissen wurden und daraus Häuser gebaut wurden. Natürlich spielt auch das Christentum dabei eine Rolle. Die Christen haben ja aufgefordert, die Tempel zu plündern und die Tempel kaputt zu machen. Aber das Christentum musste eben sich erst verbreiten und verbreiten konnte es sich eigentlich nicht in der eigentlichen römischen Herrenschicht. Es verbreitete sich unter den Sklaven, unter der Unterschicht. Dort kam das Christentum hoch und als diese Sklaven und Unterschicht sich allgemein verbreitete in Rom, da starb eben auch die römische Kultur, starb das römische Staatswesen. Man kann sehr deutlich, und das hat man gemacht, es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit allem Möglichen befassen. Es hat also auch Wissenschaftler gegeben, die haben römische Grabsteine untersucht. Also ich muss sagen, das wäre nun ein Thema, das mich nicht besonders reizen würde, nun also Hunderte und Tausende von Grabsteinen zu untersuchen. Und da sind ja jeweils immer die Daten eingezeichnet, wann diese Menschen gestorben sind. Und es sind Namen da und manchmal sind auch Herkunftsbezeichnungen da. Und dann kann man feststellen, dass im 3. und 4. Jahrhundert nach der Zeitrechnung 90% der Grabmäler, die hier errichtet wurden, darauf hindeuten, dass es sich nicht um eingeborene Römer handelt, also um Lateiner handelt, sondern um entweder selbst zugewanderte Orientalen oder aber freigelassene Sklaven, die früher schon in früheren Kämpfen gegriffen und hergeholt worden waren. Dasselbe finden wir in Griechenland. Auch dort ein Verfall, auch dort sind die Tempel weg und sie werden erst wiederentdeckt, als die Menschen gleichen Blutes letztlich sich mit ihrem Geist, mit ihrem Sinn auf das Griechentum konzentrieren. Schliemann ist dort gewesen. Schliemann hat in Troja gegraben. Es sind Germanen gewesen, die dort gewesen sind, Ausgrabungen gemacht haben. Auch die Engländer haben viel in Griechenland gegraben. Interessierte die. Und die griechischen Ziegenhirten, die dort ihre Ziegen weiden ließen, die haben das mit völligem Unverständnis angesehen. In Süditalien, wenn man die schönen Tempel von Paestum sieht, sind griechische Tempel, die von griechischen Kolonisten in Süditalien gemacht worden sind, dann war das so, dass diese Tempel überwuchert waren. Das interessierte gar keinen, die lagen da irgendwo, die waren restlos zugewuchert. Die sind also erst vor etwa 150 Jahren überhaupt wiederentdeckt worden, weil die einfach unter Gestrüpp und unter Büschen überwuchert waren. Wunderschöne Tempel, also herrlich in den Proportionen und in den Formen. Durch verschiedene Kniffe und Tricks hat man dort also eine ganz ausgewogene Harmonie. Und obwohl es also schwerer Stein ist, aus dem hier gearbeitet wurde, wirkt das Ganze enorm elegant. Einige der schönsten Tempel, die ich je gesehen habe, hier in Süditalien, in Paestum. Aber die einheimische Bevölkerung, die interessierte das nicht. Die haben das nicht gepflegt, die haben sich darum nicht gekümmert, die sind da nicht hingegangen, um das also sauber zu machen, um da also vielleicht ein bisschen abzuholzen, Gestrüpp wegzunehmen. Das interessierte sie nicht. Wenn wir also dies wissen, dass der schöpferische Mensch letztlich die Kultur macht, Haben wir dann angesichts der drängenden Probleme überhaupt Zeit, uns mit Kultur zu befassen? Nun, dazu will ich erstens Folgendes ausführen. Man kann Kunst nicht zeitweilig ausschalten. Man kann Kunst nicht zeitweilig einstellen. Traditionen müssen überliefert werden. Man kann nicht ein Kunstwerk einfach abschalten und dann sagen, oder eine Tradition einfach abschalten und dann irgendwann wieder neu anfangen. Das geht einfach nicht. Die Tradition lebt einfach aus der Überlieferung heraus. Deswegen wäre es wichtig, in den Schulen den Blick für die schöne Form und den Kunstverstand zu wecken. Eine der 8 Todsünden, die die moderne Menschheit bedroht, ist mit Konrad Lorenz das Abreißen der Tradition. Wir sind in vielem traditionsgeprägt. Das soll heute durch die Schaffung einer jugendlichen Subkultur unterbunden werden. Bewusst wird diese Traditionslinie zerstört. Bewusst sagt man der Jugend, ihr habt mit der Tradition, die eure Eltern, Voreltern gehabt haben, nichts mehr zu tun. Ihr habt etwas anderes zu machen, trau keinem über 30. Ihr habt hier eine Kultur zu schaffen, die insbesondere durch amerikanische, englische Musik geprägt ist, die so gut wie nichts mit deutscher Musik zu tun hat. Eine jugendliche Subkultur halt. Und das geht schon ganz früh los. Also mein Ältester Harald, der hat sich jetzt also eine Schallplatte gekauft, oder Disco nennt man das ja also heute, ein Disc gekauft mit englischer Musik. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn damit wollte. Und so mit seinem Taschengeld kann er ja machen, was er will. Und wenn er spart, dann nehme ich darauf auch keinen Einfluss. Und dann sagt er, ja, also sein Freund Benny, der fände diese Sache gut. Und deswegen hätte er das also auch gehabt. Und sein Freund Benny, der findet das natürlich sicherlich auch nur gut. Auf den hört er so viel. Ist eben halt auch sein Freund. Der findet das vermutlich auch gut, weil irgendwo, vielleicht im Mickey Mouse oder sonst wo, das so als der letzte Schrei angepriesen wurde. So wird also etwas gestaltet. Man sollte allerdings jetzt noch nicht beigehen und dann das verbieten oder Ähnliches. Das bringt also überhaupt nichts. Das läuft sich auch wieder tot. Also ich habe auch mal so Phasen in meiner Jugend gehabt, wo ich nur Jazz gehört habe. Das hat sich dann allerdings auch gegeben. Das ist einfach so ein gewisser Reifeprozess, muss man mal sagen. Ich höre heute noch mal ganz gerne so ein Dixieland, kann ich sagen. Aber ich höre mir aber auch andere Sachen an. Das heißt also, man soll das nicht überbewerten, die ganze Geschichte. Und in dem Moment, wo man hier also versucht, dort etwas dagegen zu tun, da geht das gar nicht. Man soll aber versuchen, den Kindern auch andere Musik eben anzubieten, ihnen andere Musik zu zeigen und ihnen dadurch den Sinn für andere Musik auch zu wecken. Die Beatles, die liefen also noch normal angezogen herum. Sie haben nur in einem Punkt letztlich den Protest gegen die Älteren gezeigt, in ihren längeren Haaren. Aber wenn man die also damals ansieht, die waren also wohlgepflegt und wohlgeschnitten. Und also die Beatles Anzug, Schlips, Kragen, weißes Hemd und so. Also da wundert man sich enorm und denkt, also Beatles, und das war damals die Revolution und da gab es einen Riesenaufschrei der Eltern. Also so wie die Beatles könnt ihr doch nicht aussehen. Also ich muss mal sagen, Dutzende und Hunderte Eltern wären heute froh, wenn ihre Kinder wie die Beatles aussehen würden. Da sieht man aber auch, was hier gemacht wird. Es ist also so ein bisschen allmählich gemacht worden. Von den Beatles mit Anzug ging es dann zu den Beatles ohne Anzug. Von den Jeans ging es dann zu den zerrissenen Jeans. Also da hat also immer mehr so ein bisschen mehr in Richtung Landstreicher die Entwicklung gemacht. Wir haben das ja von Hamsun gehört, der auch Landstreicher gewesen ist. Man kann das sicherlich als einen Sondertypus bezeichnen. Als Norm kann man den Landstreicher aber jedenfalls nicht darstellen. Es wird und es soll nach meiner Meinung ganz bewusst in der Kleidung, in der Musik, in allem, übrigens auch in Gebaren, auch in der Sprache natürlich, cool man, oder geil, also das ist ja auch eins der beliebten Worte, die dort also geschaffen wurden. Da soll also ganz bewusst ein Absetzen von der älteren Generation erfolgen. Wir lieben das Gesunde, die Klarheit, die Zweckmäßigkeit und die Schönheit. Wir sollten sehen, dass wir das auch an die Jugendlichen herantragen, an die Jugendlichen weitergeben. Zweitens, ein Angriff auf die Kunst ist ein Angriff auf die Ordnung. Wer die Ordnung angreifen will, greift auch die Kunst an. Deswegen sind wir zur Verteidigung aufgerufen. Unsere Kunst zeigt unser Schönheitsbild. Unsere Kunst zeigt keine Kopftuchtürken oder Moscheen. Die abstrakte Kunst lässt niemanden mitschwingen. Sie ist für Italiener genauso wenig beispielhaft wie für uns. Genauso wie wir den Mut zur Wahrheit in zeitgeschichtlichen Fragen brauchen, wenngleich wir diesen Mut auch klug einsetzen sollten und nicht ins offene Messer rennen sollten, brauchen wir den Mut zur Schönheit. Wir müssen dem Kulturverfall insoweit Einhalt gebieten. Drittens, Kunstentartung und Völkerentartung gehen Hand in Hand. Wenn die Träger der Kultur aussterben, stirbt auch die Kultur selbst. Wenn die Kulturanschauungen aber von fremden Bildungsideologen und fremdrassigen Interpreten bestimmt werden, verliert ein Volk seine Wertmaßstäbe, seine Vorbilder, auch seine Schönheitsvorbilder, damit aber seine Ausleserichtung. Und es folgt die Entartung. Kunst kann erheben, sie kann aber auch zerstören und niederziehend wirken. Und wir sehen gerade, wie durch fremde Kunstvorbilder, Michael Jackson ist da ein Beispiel, letztlich auch das Schönheitsbild und die Auffassung von dem, was also wie ein Mann aussehen sollte, bei deutschen Mädchen restlos umgeprägt wird. Viertens, die Kultur eines Volkes ist der angesammelte Reichtum kultureller Schöpfungen von Jahrtausenden. Wenn der menschliche Geist irre wird am Glauben an der Größe und Zukunft des Volkes, kann er Kraft gewinnen aus den unvergänglichen Werken der Kultur, die unabhängig sind von den gegenwärtigen politischen Verhältnissen und der gegenwärtigen politischen Dekadenz. Wenn der Kunst in ihren Werken eine so gewaltige fortdauernde Wirkung zu eigen ist, dann ist die Beschäftigung mit ihr umso notwendiger, je widerwärtiger die allgemeinen politischen Verhältnisse einer Zeit sind. Denn durch nichts wird einem Volk dann besser zu Bewusstsein gebracht, dass das menschliche und politische Leid des Augenblicks ein vergängliches ist, gegenüber den unvergänglichen schöpferischen Leistungen einer großen Vergangenheit. Gerade die Jugend, die nicht materialistisch, sondern oftmals idealistisch denkt, ist empfänglich für das Nicht-Materialistische, also die Kunst. Sie muss der Jugend nur richtig dargestellt werden. Ich habe ganz bewusst in der Zeitschrift Neue Anthropologie darauf geachtet, dass auf dem Titelbild unvergängliche Kunstwerke dargestellt werden, einfach schöne Menschen von hervorragenden Künstlern schön dargestellt, nicht nur aus unserem Raum, aus Griechenland genauso. Alexander den Großen haben wir dort drauf gehabt, griechische Bildnisse, nordische Helden, Bilder von Petersen, von Willrich. Das ist den Volkszerstörern durchaus aufgefallen. Genauso wie ich es natürlich nicht aus Zufall so gemacht habe, dass ich diese Menschen und nicht etwa irgendwelche Figuren von Kandinsky vorne drauf gesetzt habe. Genauso wie ich es nicht zufällig gemacht habe, sehen die anderen das natürlich auch nicht als Zufall. Und man hat es fast regelmäßig in kritischen Besprechungen der neuen Anthropologie gefunden, dass also auf dem Titelbild unakzeptable reaktionäre Kunstauffassungen sich spiegelten. Das heißt also, so eine dumme Auffassung von der heilen Welt und vom schönen Menschen in Anführungsstrichen, also etwas, was eigentlich heutzutage abzulehnen sei. Durch diese Umschläge soll aber ein gewisses Bild geweckt werden, das Gebild für Menschen unserer Art. Das Bild von Menschen unserer Art muss in unserer Jugend durch uns geweckt werden, weil in der offiziellen Kunst solches nicht geschieht. Wir müssen in der Jugend die Eigenart wecken. Wir müssen der Jugend den Blick dafür geben, wo Linien und Proportionen stimmen, wo ein Mensch aus einem Guss vorliegt und wo Linien und Proportionen nicht stimmen, wo Linien und Proportionen gestört sind, wo also Mischung bei den Vorfahren vorliegt. Das kann man nicht erlernen, das kann man nur durch bewusstes Schauen, durch das Schauen vieler Bilder und zwar gerade von solchen Bildern erkennen. Unser Volk hat Großes in der Vergangenheit geleistet. Wir haben in der Anthropologie das Buch von Weckerle herausgegeben, Abstammung und Kultur. Eigentlich müsste der Titel heißen Abstammung und Kultur am Beispiel der Ungarndeutschen, weil es diese befasst. Und Weckerle weist nach, dass in Ungarn ein Großteil aller Werke der Kunst und Kultur, sei es auf bildhauerischem Gebiet, sei es in der Dichtung in der ungarischen Dichtung, das muss man sich sagen, sei es in der Architektur der großen Stadt Budapest oder anderer Städte bei Kirchen, Klöstern, von deutschen Menschen geschaffen worden ist. Es ist also richtiggehend erschütternd zu sehen, wie viel und wie bedeutsam der deutsche Kultureinfluss gewesen ist. Die Deutschen haben dort etwa 15% der Bevölkerung in Ungarn gestellt, aber sie haben letztlich 80% der schöpferischen Leistungen dort erbracht. Und oftmals waren es dann Deutsche, die, auch wiederum typisch deutsch, ihr Deutschtum verleugnet haben, die ihren Namen madjarisiert haben, aus Begeisterung, nicht zwangsweise, sondern aus Begeisterung für dieses Volk, die also einen Namen tragen, der für uns völlig unaussprechlich ist, mit Y und Z und 3 S hinterran. Also das sind Dinge, da würde kein Mensch von uns darauf denken, dass der also mal Leibel geheißen hat. Weckerli, wie gesagt, hat es in jahrzehntelangen Erfahrungen rausgefunden. Und alles das, was so als große ungarische Kunst gilt, das ist also letztlich praktisch oder fast alles, ist also aus deutschem Blute geflossen. Wir haben also am Beispiel der Ungarndeutschen ein Werk, wie bedeutsam die Gene für die Kultur sind. Es ist unsere Aufgabe, dass die kulturelle Tradition in unserem Bereich fortgeführt wird. Das kann einmal selbst geschehen durch die Entwicklung eigener Fähigkeiten. Ich erwähne da die Hausmusik. Es gibt aber Menschen, die nicht so musikalisch sind, aber die sind vielleicht in der Malerei begabt. Und warum sollen sie das nicht in ihren Fertigkeiten versuchen, besser herauszustellen? Das geht aber weiter bis zu einem entsprechenden Schmuck des eigenen Heimes, indem man dort eben Bilder hinhängt, die unser Kunstempfinden zum Ausdruck bringen und nicht das, was nun gerade Mode ist. Das geht aber auch weiter dadurch, dass wir Künstler unserer Art fördern, durch einen Kauf ihrer Werke. Es gibt dort ja Bildschnitzer und Ähnlichen, die unserer Art sind, die es aber oftmals sehr schwer haben, weil sie natürlich nicht entsprechend gefördert werden. Sie bekommen keine öffentlichen Aufträge, ihre Bilder werden nicht in der Kunsthalle ausgestellt und ihre Plastiken, die werden natürlich, weil gegenständlich und weil es letztlich also nichts Neues ist und keine neue Theorie ist, die werden dann also auch völlig unbeachtet gelassen. Und wenn sie denn unbeachtet sind, haben sie bei der heutigen Schickerie keine Bedeutung. Sei es aber auch, indem wir einfach Bildbände, die es gibt, der Grabert Verlag hat ja diesen herrlichen Bildband von Wilhelm Petersen, dem Elmshorner Maler und Bildhauer, herausgebracht und auch weitere großartige Bildbände über Kunst und Architektur im Dritten Reich. Solche Bildbände, die geben uns Aufschluss über das, was letztlich Schönheit ist, das, was Kunst und Kultur ist. Und man zeige einem unvoreingenommenen Betrachter einmal einen solchen Bildband und dann einen anderen Bildband von Kandinsky, meinetwegen von Picasso, und frage ihn nach der Wirkung, die beides auf ihn hat. Und dann können wir vielleicht auch sehen, dass ein solcher Mensch, wenn er nun ehrlich ist, durchaus die Unterschiede sieht, durchaus die Unterschiede zugibt. Und dann können wir ihm auch sagen, wes Geistes Kind die Leute sind, die das eine gemacht haben und die das andere gemacht haben. Unsere Aufgabe also ist es, in einer Zeit, wo Kultur und Völkerverfall Hand in Hand gehen, uns gegen beides zu wenden, gegen den Völkerverfall einerseits und den Kulturverfall andererseits. Und es ist unsere Aufgabe, nicht nur dem einen Bedeutung zuzumessen, sondern dem anderen, dem Kulturverfall, ganz genauso. Und ihm zu steuern, wo wir immer können. Die Lächerlichkeit, das Preisgeben der Lächerlichkeit gehört natürlich auch dazu. Und wenn man dann also verschiedene Dinge weiß, dass beispielsweise Putzfrauen mal irgendeinen Fleck weggemacht haben, den Beuys da an einer Badewanne gesetzt hat, das war aber gerade das spezifisch Künstlerische an dieser Badewanne, der Fleck, sodass dieses Kunstwerk dann also zerstört war, dann kann man sagen, es ist also herrlich. Und Beuys hat sich natürlich lustig gemacht über die Leute, wenn er da also seinen Flügel hatte und hat da seinen Hut drauf genagelt. Und dann wurde der Flügel gleich das Dreifache wert. Das ist großartig. Ja? Also ich muss sagen, irgendwo eine gewisse Hochachtung kann ich ihm nicht versagen. Der Mann ist genial gewesen. Zwei alte Krankenhausbetten, muss man sich mal vorstellen, da hat er nichts mitgemacht, die hat er nur nebeneinander gestellt und hat ihm einen Namen gegeben. Nämlich den Namen, zeig mir deine Wunde, dann zeige ich dir meine Wunde. So, diese beiden ausrangierte Krankenhausbetten, wie gesagt, vermutlich waren die noch froh, dass er die abgeholt hat, weil sie die nicht zu entsorgen brauchten. Zwei alte Krankenhausbetten und dann zeig mir deine Wunde, zeig mir meine Wunde. Ein hervorragendes Kunstwerk natürlich. Und dann hat ein ungenannter Spender, hat also sich bereit erklärt, das sollte 200.000 Mark, ist ja eine Kleinigkeit, kosten, dieses Kunstwerk. Dann hat ein ungenannter Spender sich bereit erklärt, wenn die Stadt München das ankauft, wäre er bereit, 100.000 Mark zu spenden. Und das war ja nun geschenkt. Statt 200.000 Mark kostete es dann ja nur noch 100.000 Mark. Und wenn man natürlich ein so günstiges Angebot bekommt, dann muss man natürlich zugreifen. Also, ich verwette meinen Kopf darauf, dass dieser ungenannte Spender im Auftrage von Beuys gehandelt hat. Denn das ist zu offensichtlich, wie die Sache gelaufen ist. Es gibt zwar eine Menge Verrückte bei uns im Volke, aber es gibt keinen Verrückten, der 100.000 Mark für so einen Schwachsinn ausgibt. Aber Beuys hat sich gesagt, naja, 100.000 Mark ist auch ganz gut, statt 200.000 Mark. Und für zwei ausrangierte Krankenhausbetten 100.000 Mark zu erlösen, also die Prozentzahl kann ich gar nicht ausrechnen, wie viel Prozent Gewinn man damit gemacht hat. Nur indem man also dem Ding einen Namen gegeben hat. Ich muss sagen, das ist genial. Wir sollten aber solche Dinge durchaus erzählen. Wir sollten damit diese moderne Kunst lächerlich machen, in ihrer ganzen Lächerlichkeit preisgeben, damit unser Volk wieder zurückfindet zu einer eigengearteten Kunst, zu einer Kunst, die geeignet ist, unserem Volke wieder zu Größe, zu Dauer, zu Tradition und zu Vergangenheit zu verhelfen, zu einer Vergangenheit, aus der allein nur eine glückliche Zukunft kommen kann. Ich danke Ihnen. So, wir sehen uns morgen wieder um 9 Uhr, wo es wieder ein bisschen anthropologisch zugeht. Wir haben ja so ein paar Schwerpunkte in der Hedendorfer Tagungswoche. Einer der Schwerpunkte ist eben die Anthropologie. Ein Wochenende machen wir meist so Vorgeschichte, germanische Themen in der Woche auch. Und ein Wochenende hat Schwerpunkt Anthropologie. Wir haben also hier das Anthropologie-Schwerpunkt-Wochenende. Es hängt ja alles ineinander zusammen. Wir sehen es immer wieder. Ich habe hier Hölderlin erwähnt. Wir haben Hölderlin in der Woche gehabt, wo wir den Kunstvortrag, die Kunstteil haben, vom Annaker-Kreis auch. Alles hängt irgendwo miteinander zusammen. Und deswegen muss ich sagen, freue ich mich so über die Hedendorfer Tagungswoche, weil vielleicht auch vielen anderen hier bewusst wird, wie das ineinander zusammenhängt, jedenfalls denjenigen, die nicht nur an einem Tag da sind, sondern auch an mehreren Tagen. Also wenn man so die ganze Woche an sich vorbeiziehen sieht, dann sieht man, dass eins ins andere letztlich einklingt. Wir sehen uns also morgen um 9 Uhr wieder zur gewohnten Zeit hier. Ja. Also es gibt, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es die gibt. Der Hanfstengel-Verlag hat also Petersen Drucke gehabt in dieser Größe ungefähr. Und ich meine Hanfstengel in München. Die letzten Sachen sind von einem seiner Söhne übernommen worden. Und dieser Sohn steht wiederum, ich muss das raussuchen, wir haben im Buchdienst der Artgemeinschaft Bildserien von Petersen. Einmal zu germanischer Vorgeschichte, zu Trachten, zu bäuerlichem Hauswesen und anderem. Familienbilder, die gibt's alle, die werde ich da unten noch an unserem Buchtisch auslegen. Wir haben also auch den Petersen-Bildband da, der zwar mit 98 Mark also wirklich nicht gerade billig ist, aber es lohnt sich. Und auf diesen Bildserien ist die Anschrift also von diesem Hans-Christian Petersen drauf, der selbst die Begabung seines Vaters nicht geerbt hat. Er malt zwar auch ein bisschen, aber macht mehr so Layouts und ähnliche Dinge. Also das kann man eben halt erkennen. Das eine ist ein Genie und das andere ist halt keiner. Das kann man auch nicht machen und das kann man auch nicht lernen. Der eine hat es und der andere hat nicht. Anders Petersen ist also auch recht gut, aber er kommt an seinen Vater auch nicht ran, muss man sagen. Also Wilhelm ist also schon, abgesehen von seiner Essweise, also mir hat nicht gefasst, dass er also den Aal immer so abgebissen hat am Kopf. Das war also schon etwas merkwürdig. Aber das war also das Rustikale, von dem wir hier gesprochen haben beim nordischen Menschen. Aber also ich wüsste auch nicht aus der Kunstgeschichte, wer ein solches Genie gewesen ist. Petersen hat also Puppen gemacht, der hat in Ton gearbeitet, der hat also die Emler geschnitzt, die haben wir also auf einem der Hefte der neuen Anthropologie gemacht. Also aus einem Baum heraus ist also praktisch so die Frau geworden, germanische Mythologie. Der Ast, der dazugehörte, den hat er leider nicht fertig gemacht, er hatte dann auch mal keine Lust und dann hat er wieder was anderes gemacht. Er hat sich auch mal in Norwegen verkrochen, also für ein halbes Jahr, der war weg. Die Staatsaufträge häuften so, schlugen so über ihm zusammen, 36, da ist Petersen verschwunden, war spurlos weg. Er war also nicht mehr da, er ward nicht mehr gesehen. Der Mann, der also auf jeder deutschen Kunstausstellung ausstellte, der Mann, dessen Bild Göring haben musste, gegen Roselius. Roselius hatte da so ein schönes Wikingerschiff gekauft, kam Göring an, will ich haben für Karin Hall, musste Roselius verzichten, ganz klar. Das Ding kam nach Karin Hall. Für Roselius hat er es dann nochmal gemalt, aber abgewandelt nach dem Motiv her. Wunderschönes Bild, Riesending. Das wollte ich eigentlich haben, Uwe Berg hat es mir vermasselt, das sollte hier oben nämlich hängen. Da hätten sie nämlich prima hingehabt, dann hätten wir auch keine Probleme gehabt, hier die Fenster zuzudecken. Also das wäre wirklich ein schönes Bild gewesen. Aber wie dem auch sei, also dieser Petersen, der hat also alles gemacht. Er konnte bildhauern, er hat in Stein gearbeitet, er hat in Holz gearbeitet, er hat also in Ton gearbeitet, er hat seine Allach-Figuren repariert. Also ich weiß gar nicht, was der Mann nicht konnte. Ist also wirklich ein Universalgenie. Er hat also in Aquarell gearbeitet, er hat in Öl gemalt, er hat gezeichnet. Er hat Porträts gemacht, Landschaftsmalereien und. Also ich habe nie wieder einen Menschen oder einen Künstler, ich wüsste auch aus der Kunstgeschichte keinen Menschen, der so vielseitig gewesen ist. Was denn? Ja, wir haben noch eins davon. Nein, also das Problem ist ja mit Wilhelm Petersen, er ist mal ausgestellt worden, noch in den 80er Jahren in Elmshorn. Es ist leider Gottes dann sein Haus mit angezündet worden im Zusammenhang einer Kampagne, wo es also um eine bestimmte Straßenerweiterung in Elmshorn ging. Da hatten sich verschiedene Anwohner dagegen gewehrt, dass dort also die Straße verbreitert wurde, und entsprechend progressive Kräfte waren dafür. Also das war noch in Zeiten, wo die Grünen also sehr für den Abriss von irgendwelchen Dingen waren. Also alles Linke war also für die Progressivität und für neue Bauten und Ähnliches auch. Und da hat es dann also zu dem Zeitpunkt, als die Elmshorner Feuerwehr beim CDU-Vortrag saß, hat es dann also in Elmshorn gebrannt. Und es sind einmal die Häuser in dieser Straße, wo saniert werden sollte, alle angezündet worden. Und außerdem, was eigentlich nicht dazugehörte, das Petersenhaus. Das hat also ganz eindeutig politische Gründe, und da sind leider eine ganze Reihe Sachen verbrannt. Man hat einiges noch retten können. Er hat ja auch Schiffsmodelle gebaut und alles, das ist raustransportiert worden, dann geklaut worden, als es draußen war, und ähnliche Sachen auch. Also da ist eine Menge verloren gegangen. Die Bilder, die er für ein Steingrab gemacht hat in Elmshorn, hatte man über einem Steingrab einen Hügel aufgerichtet, hatte das mit Glaskuppel versehen, und dann sollte dieses Steingrab ausgemalt werden und mit Bildern behängt werden. Da hatte er im Verhältnis 1:2, hatte er die Bilder fertig, die sind da leider auch verbrannt. Also es ist ein Jammer, was da alles kaputt gegangen ist, aber eine Menge hat sich eben doch noch erhalten. Und in Elmshorn hat man ihm eine Ausstellung gewidmet. Eine andere Ausstellung war so eine Wanderausstellung, wo so ein bisschen rumgehetzt wurde. Und das Schöne war, da waren noch zwei Originale von Petersen dabei. Die Vorlagen und Vorstudien waren zu diesem Elmshorner Grabbau. Und Petersen hat sich so darüber geärgert, und er wusste überhaupt nicht mehr, dass die da noch Originale haben. Und dann habe ich also mit einem kräftigen Anwaltsschreiben diese beiden Originale herausbekommen. Sehr schöne Rötelzeichnungen, also germanische trauernde Krieger. Eins von diesen Rötelzeichnungen hat er mir geschenkt, ein anderes einem anderen Freund. Also ich verfüge darüber jetzt, über dieses Bild. Also sehr schöne Zeichnung. Und das alles sind Dinge gewesen, was in den 80er Jahren noch möglich war. Heute wäre eine Petersen-Ausstellung völlig undenkbar. Also da ist gar nicht dran zu denken, dass da, so wie das damals im Rathaus von Elmshorn war, dass da noch Ausstellungen sind. Es gibt überall noch Petersen-Bilder, gerade in Schleswig-Holstein. Da hat also jede kleinere Stadt hat noch irgendwelche, aber regelmäßig hängen die nicht mehr, sondern die stehen in irgendwelchen Kellern, und es ist enorm schwierig, die rauszukriegen. Ich habe dann auch versucht, dieses Petersen-Schiff, das dann also nach Schleswig gegangen ist, dieses große Wikinger-Schiff im Sturm, was also Maroselius gehört hat, das rauszukriegen, hier für Hetendorf. Weil die dort nämlich gesagt haben, das sei faschistische Kunst und sowas würden sie sowieso nicht aufhängen. Das hat der Beirat gekauft. Die waren von dem Uwe Berg angesprochen worden, und die haben also dann ein paar tausend Mark mehr geboten als ich, und deswegen ist es da hingegangen. Aber die haben dort ganz klar erklärt, sie würden es nie aufhängen. Das heißt, das verstaubt dann irgendwelchen Archiven. Es wird also nicht da hingehängt, wo es vielleicht hingehören würde und hingehören könnte, ins Heiterbuhmuseum, weil die ganze politische Ausrichtung dort natürlich ganz klar also gegen ist. Wenn man da einen Wikinger sieht, die Wikinger-Tracht sieht, dann sieht man da einen Wikinger in türkischen Pluderhosen. Sicherlich hat es irgendwo mal einen Kaufmann gewesen, einen wikingischen Kaufmann, der ist im Orient gewesen und ist dann hier als V rumgelaufen im Norden, hat sich da so eine Pluderhose angezogen, aber das ist nicht die typische wikingische Tracht gewesen. Und in Roskilde oder in anderen dänischen Wikinger-Museen wäre es völlig undenkbar, dass ein Wikinger so in türkischen Pluderhosen dargestellt würde, mit so Schnabelschuhen. Also es ist geradezu abstrus so etwas. Das hat man hier vielleicht mal als Spaß gehabt oder zur Maskerade oder eben auch von irgendeinem, der zeigen wollte, wie weit er gefahren ist in seinen Handelssachen, dass er bis nach Byzanz gekommen war. Aber das war nicht die typische Wikingertracht. Das wird aber dort als typische Wikingertracht letztlich dargestellt. Aber das ist die Ausrichtung. Man will also auch da schon so ein bisschen Multikulti machen, und da passt natürlich ein Petersen-Gemälde nicht rein. Die haben dann also erstmal überhaupt nicht geantwortet, und dann habe ich nochmal nachgehakt, und dann haben sie gesagt, nein, also was einmal Museumsbesitz wäre, das könnten sie nicht wieder verkaufen. Ich wollte denen dasselbe bieten oder sogar ein bisschen mehr. was das ursprünglich gekostet hatte, aber das hat sich leider nicht verwirklichen lassen. Das wäre dann hier also für unser Hetendorf wirklich die entsprechende richtige Gestaltung gewesen in dieses Gemälde. Es ist nicht passiert. Wenn wir mal einen Machtumschlung haben, dann wird das beschlagnahmt oder in Herterbuhr aufgehängt. Also dann kommt das jedenfalls aus den Archiven wieder raus. Also Petersen, da lege ich gleich noch ein paar auf dem Büchertisch unten aus von diesen Trachtenserien, die also sehr schön sind. Ich habe mich da sehr drum bemüht, weil ich mit Petersen gut befreundet war und so. Und meinen ältesten Sohn hat er noch in der Hand gehabt. Malen konnte er ihn nicht mehr, weil er da schon blind war. Aber ich hatte da große Bedenken. Der hat ihn also so genommen und immer in die Luft geschmissen und aufgefangen. Und das war dann also doch etwas kritisch für jemanden, der also so gut wie gar nicht mehr gucken konnte. Aber das ist alles gut gegangen. Und ich muss sagen, das ist also der Hauch des Genius ist also bei meinem Ältesten da vorbei. Er ist mit Abstand der beste Zeichner in der Klasse und seine Bilder werden immer ausgestellt in der Schule und. Also einmal von Petersen angepackt, also dann, wie gesagt, geht der Geist des Genius über ihn. Also etwas Behavioristisches möchte ich hier dann also auch noch zum Besten geben. Also ein ganz großartiger Mensch gewesen. Also wir waren oft zusammen und ich habe da also mich sehr bemüht auch, dass diese Fotoserien selbst rauskamen. Ich habe damit bei dem Aussuchen geholfen und wir haben das alles geplant, wie man das machen kann. Und ich habe auch sonst eine ganze Menge da bei der Familie gemacht, aber das ist ein anderer Punkt. Ich habe dafür gesorgt, dass seine Mackie-Bilder, dass er da wieder ein paar Tantiemen gekriegt hat und andere Geschichten auch. Also, naja, alles Schnee von gestern. Petersen also ein ganz großer Maler unserer Art, der, meine ich, nicht vergessen werden sollte, der in diesem Bildband hervorragend gewürdigt ist. Und wenn man mal wirklich so richtig stinkige Laune hat und sich über irgendwas ärgert, dann braucht man da nur mal eine Seite aufzuschlagen, sich da in so ein Bild zu versenken oder sich ein schönes Musikstück anzuhören. Denn ist vieles, was uns heute gerade ärgert, vorbei. Es ist versunken, es stört und kratzt uns nicht mehr. Und wir sehen dann das Wesentliche und nicht mehr den kleinen Zeitgeist. Gut, sonst noch eine Frage? Nicht der Fall. Dann können wir uns jetzt also unserem wohlverdienten Feierabend widmen.